Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Sieh dir das an, Chris. So viele Autos in der Stadt. Ja, das ist ein Problem. Was machen die alle in der Stadt? Keine Ahnung. Die Leute fahren zur Arbeit, sie kaufen ein, was weiß ich. Und da müssen sie mit dem Auto fahren? Du hast recht, Oliver. Sie können den Bus nehmen. Genau, dann gibt es wieder Platz für Parks und Spielplätze. Und wir können auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Sieh dir das an, Chris. So viele Autos in der Stadt. Ja, das ist ein Problem. Was machen die alle in der Stadt? Keine Ahnung. Die Leute fahren zur Arbeit, sie kaufen ein, was weiß ich. Und da müssen sie mit dem Auto fahren? Du hast recht, Oliver. Sie können den Bus nehmen. Genau, dann gibt es wieder Platz für Parks und Spielplätze. Und wir können auch wieder mit dem Fahrrad fahren.